Lektion 10 im Alltag. Sag mal, Thorsten, wie alt wird denn deine Schwester? Tanja? Sie wird heute 25 Jahre alt. Oh, erst 25. Ich bin schon 26 Jahre alt.